Ryders Roboterhund. Ryder hatte stundenlang gebastelt. Jetzt war er fertig und sehr zufrieden mit dem Roboterhund, der da vor ihm lag. Und, funktioniert er, Ryder? Ja, ich denke schon. Ich teste mal die Fernbedienung. Okay, Robohund, lauf! Der Hund lief tatsächlich los. Er war etwa so groß wie Rocky, der kleine Mischling, und hatte blaue, lange Schlappohren. Ja, der Robohund funktioniert. Lass mal sehen. Sitz! Er hört auf alle Kommandos. Fantastisch! Hey, cooler Roboter, Ryder. Danke, Sky. Er ist gerade fertig geworden. Jetzt versuchen wir das Buddeln. Im Nu hatte der Hund in der Wiese ein tiefes Loch gegraben und war darin verschwunden. Wow, der kann wirklich gut buddeln. Wo ist er denn hin? Der Robohund buddelte sich quer unter der Wiese hindurch und kam in Sumas Hundehütte wieder zum Vorschein. Wow, wo kommst du denn her? Tut mir leid, Suma, ihr habt euch also schon kennengelernt. Ja, er hat mich gerade aufgeweckt. Versuchen wir es mit Fliegen, Robohund. Auch das klappte beim ersten Versuch. Wow, sehr gut. Der Robohund konnte sogar Kreise fliegen und landete kurz darauf wieder wohlbehalten auf der Wiese. Oh. Wow, der kann echt gut fliegen. Hä? Was kann er sonst noch? Er kann auch super schnell rennen. Ach, kein Robohund läuft schneller als ich. Das hört sich ja ganz nach einer Wette an. Eine Wette, ha? Huh? Also gut, ich mach mit ihm ein Wettrennen. Na dann los, Megafon. Wupp. Läufer an die Startlinie. Dalmatiner Marshall und der Robohund stellten sich nebeneinander auf. Auf die Plätze, fertig, los. Los. Zu Beginn des Wettrennens lagen die beiden noch gleich auf. Doch dann stolperte Marshall über einen Baumstamm und der Robohund überholte ihn. Jetzt ließ Ryder ihn mit der Fernbedienung sogar fliegen. Aber Marshall holte schnell wieder auf. Weiter so, Marshall! Bis er einen Ast vor sich übersah, wieder hinfiel und sich in einem ausgehöhlten Baumstamm wiederfand. Ich steck fest. Aber Ryder kam ihm zur Hilfe, steuerte den Robohund nun ebenfalls in den Baumstamm hinein und durch den Schubs konnte sich auch Marshall wieder befreien. Jetzt kommt der Turbogang. Der Robohund wurde schneller und schneller und sauste wie der Wind an Marshall vorbei. Gleich hole ich dich ein. Mit Riesensätzen sprang der kleine Dalmatiner hinter dem fliegenden Roboter her, passte aber nicht auf, wo er hinlief und kugelte quer über die Wiese. Der Robohund überquerte nun die Ziellinie und Ryder hielt ihn an. Leider konnte Marshall nicht rechtzeitig stoppen. Er prallte erst gegen Ryder und dann gegen den Hund, der sofort umfiel. Es qualmte. Ryder, der Robohund! Seht mal, seine Antenne ist ganz verbogen. Der Hund kam zwar wieder auf die Beine, ließ sich aber nicht mehr steuern und drehte sich wie wild im Kreis herum. Dann buddelte er ein Loch in die Wiese und war schon darin verschwunden. Wie ein Maulwurf kam er immer mal wieder nach oben, aber dann war er plötzlich nicht mehr zu sehen. Wo ist er denn hin? Ich weiß es nicht. Mit einer kaputten Antenne kann ich ihn nicht mehr steuern. Ryder steckte den Kopf in eines der Löcher. Robohund! Aber er konnte ihn nirgendwo entdecken. In dem Restaurant der kleinen Stadt servierte Herr Pfeffer einem Gast gerade sein Mittagessen. Ein Pfefferburger mit Zwiebeln. Als plötzlich etwas heranflog und dem Gast den Burger aus der Hand riss. Was war das? Jetzt flog auch noch jede Menge Obst und Gemüse aus dem Verkaufsstand vor dem Restaurant. Und einiges davon landete auf dem Kopf des Gastes. Der Obstsalat geht aufs Haus. Den Robohund interessierte das Durcheinander, das er anrichtete, natürlich nicht. Er flog weiter und ließ den Burger genau über der Scheibe eines fahrenden Autos fallen. Dann sauste er weiter durch die Stadt. Was zum Ohr? Bis das Rathaus in Sicht kam. Bürgermeisterin Gutherz, die mit ihrem Huhn Henrietta gerade die Treppe herunterging, konnte sich nur durch den Sprung in einen Blumenkübel in Sicherheit bringen. Henrietta! Ryder, Hilfe! Ihr Irgend so ein seltsamer Schoßhund ist eben über uns hinweggeflogen. Sieht dieser seltsame Hund irgendwie metallisch aus? Jetzt, wo du es erwähnst? Das ist mein Robohund. Er ist sozusagen etwas außer Kontrolle. Etwas außer Kontrolle? Du musst diesen Roboter aufhalten. Keine Sorge, Frau Bürgermeisterin. Wir erledigen das mit dem Robohund. Kein Einsatz zu groß, keine Pfote zu klein. Paw Patrol, zur Zentrale. Ryder braucht uns! Die Fellfreunde rannten sofort los. Vorneweg lief Marshall, der sich noch einmal zu Rocky umdrehte. Pass auf, wo du hintrittst! Du fällst sonst in ein Loch! Und dann verschwand er. Loch? Ganz genau. Schnell kletterte er wieder hinaus. Und wenig später hatten sie die anderen eingeholt. Vorsicht! Aber da hatte Marshall seine Freunde bereits über den Haufen gerannt. Sie kugelten genau in den gläsernen Fahrstuhl. Tja, so läuft das bei uns. Ganz oben in der Einsatzzentrale wartete Ryder bereits auf die Fellfreunde. Und als sie dort ankamen, steckten Marshall, Rocky, Rubble, Chase, Zuma und Sky in ihren Einsatzanzügen. Es konnte losgehen. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit. Danke, dass ihr so schnell gekommen seid. Ihr habt gesehen, was mit dem Robohund passiert ist. Er ist kaputt und dreht durch und jetzt macht er überall Unsinn. Wir müssen ihn unbedingt aufhalten, bevor er noch weitere Probleme macht. Der Robohund wurde bereits gesehen und es gab ein ziemliches Chaos in Herrn Pfeffers Restaurant und vor dem Rathaus. Wenn wir ihn einfangen, gibt es einen Ausschalter an seiner Hundemarke. Wenn wir ihn ausgeschaltet haben, kann ich versuchen, ihn zu reparieren. Sky, mit deinem Hubschrauber und deiner Fliegerbrille kannst du ihn ganz bestimmt schnell orten. Ich heb jetzt ab! Rocky, dich brauchen wir, um etwas zu bauen, damit wir ihn einfangen können. Rocky rockt! Ihr anderen versucht bitte, das Durcheinander in Ordnung zu bringen, das der Robohund angerichtet hat. Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los! Schnell lief Ryder zu der großen Stange hinüber, die bis zu seinem Quad reichte, und ließ sich an ihr hinunter. Sky und Rocky dagegen nahmen die Rutsche mit den vielen Kurven, die sie direkt zu ihren Fahrzeugen brachte. Dort sprang Sky in ihren Hubschrauber und Rocky in sein Recycling-LKW. Mit Ryder an der Spitze machten sie sich auf den Weg in die kleine Stadt. Und überall, wo sie vorbeikamen, machten die Bewohner ihnen Platz. Sky hatte in ihrem Hubschrauber natürlich die beste Sicht. Und Bürgermeisterin Gutherz winkte ihr zu. Er flog in die Richtung! Keine Spur vom Robohund beim Rathaus. Ich such weiter. Danke, Sky. Aber da hatte Ryder seinen Hund bereits selbst entdeckt. Er fliegt in Richtung Wasserturm. Doch der Robohund flog leider nicht an dem Wasserturm vorbei, sondern genau mitten hindurch. Im Hundesalon gleich um die Ecke versuchte Kathi gerade, ihre kleine graue Katze zu einem Bad zu überreden. Komm schon, Katzi. Nur ein kleines Bad, dann bist du wieder schön sauber. Katzi wollte aber nicht in die volle Wanne. Vor allem, als nun irgendetwas ein Loch in die Wand riss. Vor lauter Schreck sprangen Kathi und Katzi mit einem Satz in die Badewanne. Der Robohund sauste ein paar Mal von links nach rechts nach links. Und dann durch die Decke wieder hinaus. Er wollte wohl nicht durch die Hundeklappe raus. Doch jetzt hatte auch Sky den Ausreißer entdeckt. Sieh mal! Da fliegt der Robohund! Rubble und Zuma räumten unterdessen das Obst und Gemüse wieder in den Verkaufsstand vor dem Restaurant von Herrn Pfeffer. Schaufel! Puff! Und sie waren schon fast fertig. Hier kommt Rubble, der Retter! Das war die letzte Wassermelone, Herr Pfeffer. Danke, dass ihr beim Aufräumen helft, Freunde. Ich glaube, jetzt haben wir alles. Nicht so ganz, denn da kam der Robohund schon wieder angesaust. Und das Gemüse und das Obst landete ein zweites Mal auf dem Boden. Hallo, Freunde. Habt ihr den Robohund gesehen? Oh ja, kann man so sagen. Er ist da lang geflogen. Und er war gar nicht weit weg. Ich sehe wohl nicht richtig. Ryder, dein Roboter ist hier oben. Er fliegt auf mich zu. Kannst du ihn dazu bringen, dass er zu Rockys Fahrzeug fliegt? Ich gebe mein Bestes. Ja, ich bin der Flughund. Sky tat, was sie konnte, um den Hund dahin zu locken, wo Ryder ihn haben wollte. Während Rocky aus seinem Recycling-LKW schnell einen Magneten holte und diesen auf einem kleinen Katapult befestigte. Fertig, Rocky? Ja, fast. Wenn wir diesen Magneten abschießen und nahe genug an den Robohund bringen, dann klebt er an seinem Metallkörper. Und Sky nimmt den Magneten an den Haken und bringt den Robohund nach unten. Gleich geht es los. Skys Hubschrauber kam in Sicht. Genau rechtzeitig. Fertig, Rocky? Fertig. Und los! Rocky betätigte den Hebel des Katapults. Der Magnet flog in die Luft und heftete sich an den Rücken des Robohundes. Super getroffen, Rocky. Okay, Sky. Du bist dran. Alles klar, Ryder. Sky steuerte den Hubschrauber direkt hinter den Hund. Haken runter. Ein Seil mit einem großen Haken löste sich und Sky bemühte sich damit, den Magneten zu erwischen. Aber sie verfehlte ihn. Oh, das war knapp. Ich versuche es gleich nochmal. Und dieses Mal klappte es. Geschafft. Hab ihn, Ryder. Der Robohund kommt jetzt nach Hause. Kurze Zeit später ließ Sky den Robohund sicher zu Boden. Er drehte sich allerdings immer noch wild im Kreis. Tut mir leid, mein Freund. Ich schalte den Robohund jetzt aus. Es fiel Ryder sehr schwer, das zu tun. Aber was blieb ihm anderes übrig? Oh, der Robohund war echt klasse. Ich muss noch mal von vorn anfangen. Warte mal, Ryder! Ich habe eine alte Antenne für dich. Ich glaube, die funktioniert. Gute Idee, Rocky. Rasch hatte Ryder die kaputte Antenne gegen die neue ausgetauscht. Dann schaltete er den Hund wieder an. Es funktioniert, Ryder. Und wie das funktionierte. Danke, Rocky. Und euch anderen danke ich natürlich auch. Ich hätte ihn nicht reparieren und auch nicht einfangen können ohne euch. Naja, du weißt ja, Ryder. Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Anruf reicht. Ihr seid echt super, Fellfreunde. Also, wer will mit dem Robohund spielen? Das wollten natürlich alle. Und sie hatten zusammen jede Menge Spaß. Hurra!